hab ich gespart dafür. Und hier ist der schönste Blumenstrauß. Ich freu mich, dass ich dich heute beschenken kann. Du schaust heute wieder wunderschön und glücklich aus. Und diese Rosen sind für dich, liebe Mama G. Du hast so viel für mich getan. Schön, dass ich heute dir sagen kann. Schau, diese Rosen sind für dich, für dich alleine. Sie soll noch lange Zeit, ja immer, für dich blühen. Die schönen roten Rosen sind von mir. Möcht damit sagen, tausendmal ich danke dir. Bei Nacht mein Herz bewahrt. Neben dir schlaf ich gern ein.